Auf dem großen Passagierdampfer herrschte die übliche Geschäftigkeit und Bewegung der letzten Stunde. Gäste vom Land drängten durcheinander, um ihren Freunden das Geleit zu geben. Telegrafenboys mit schiefen Mützen schossen Namen ausrufend durch die Gesellschaftsräume. Koffer und Blumen wurden geschleppt. Kinder liefen neugierig treppauf, treppab, während das Orchester unerschütterlich spielte. Ich stand im Gespräch mit einem Bekannten etwas abseits von diesem Getümmel auf dem Promenadendeck, als neben uns zwei- oder dreimal Blitzlicht scharf aufsprühte. Anscheinend war irgendein Prominenter knapp vor der Abfahrt noch rasch von Reportern interviewt und fotografiert worden. Mein Freund blickte hin und lächelte. »Sie haben da einen raren Vogel an Bord, den Centovich.« Und da ich offenbar ein ziemlich verständnisloses Gesicht zu dieser Mitteilung machte, fügte er erklärend bei: »Mirko Centovich, der Schachweltmeister. Er hat ganz Amerika von Ost nach West mit Turnierspielen abgeklappert und fährt jetzt zu neuen Triumphen nach Argentinien.« In der Tat erinnerte ich mich nun dieses jungen Weltmeisters und sogar einige Einzelheiten im Zusammenhang mit seiner raketenhaften Karriere. Mein Freund, ein aufmerksamerer Zeitungsleser als ich, konnte sie mit einer ganzen Reihe von Anekdoten ergänzen. Centovich hatte sich vor etwa einem Jahr mit einem Schlage neben die bewährtesten Altmeister der Schachkunst wie Aljechin, Capablanca, Tartakova, Lasker, Bogoljubow gestellt. Seit dem Auftreten des siebenjährigen Wunderkindes Jeschewiski bei dem Schachturnier 1922 in New York hatte noch nie der Einbruch eines völlig Unbekannten in die ruhmreiche Gilde derart allgemeines Aufsehen erregt. Denn Centovichs intellektuelle Eigenschaften schienen ihm keineswegs solch eine blendende Karriere von vornherein zu weissagen. Bald sickerte das Geheimnis durch, dass dieser Schachmeister in seinem Privatleben außerstande war, in irgendeiner Sprache einen Satz ohne orthografischen Fehler zu schreiben und, wie einer seiner verärgerten Kollegen ingrimmig spottete, seine Unbildung war auf allen Gebieten gleich universell. Die Mitteilungen meines Freundes verfehlten nicht, meine besondere Neugierde zu erregen. Aber während der ersten Tage der Reise erwies es sich als vollkommen unmöglich, an Centovich ohne grobe Zudringlichkeit, die schließlich nicht meine Sache ist, heranzukommen. Ich hatte in meinem Leben noch nie Gelegenheit gehabt, die persönliche Bekanntschaft eines Schachmeisters zu machen. Und nun war ein solches Phänomen mir räumlich zum ersten Mal ganz nah, 6 Kabinen weiter auf demselben Schiff. Ich begann mir die absurdesten Listen auszudenken, etwa ihn in seiner Eitelkeit zu kitzeln, indem ich ihm ein angebliches Interview für eine wichtige Zeitung vortäuschte, oder bei seiner Habgier zu packen, dadurch, dass ich ihm ein einträgliches Turnier in Schottland proponierte. Aber schließlich erinnerte ich mich, dass die bewährteste Technik der Jäger, den Auerhahn an sich heranzulocken, darin besteht, dass sie seinen Balzschrei nachahmen. Was konnte eigentlich wirksamer sein, um die Aufmerksamkeit eines Schachmeisters auf sich zu ziehen, als indem man selber Schach spielte? Für Schach ist nun, wie für die Liebe, ein Partner unentbehrlich. Und ich wusste zur Stunde noch nicht, ob sich außer uns andere Schachliebhaber an Bord befanden. Um sie aus ihren Höhlen herauszulocken, stellte ich im Smoking Room eine primitive Falle auf, indem ich mich mit meiner Frau, obwohl sie noch schwächer spielt als ich, vogelstellerisch vor ein Schachbrett setzte. Und tatsächlich, wir hatten noch nicht 6 Züge getan, so blieb schon jemand im Vorübergehen stehen, ein zweiter erbat die Erlaubnis, zusehen zu dürfen, und schließlich fand sich auch der erwünschte Partner, der mich zu einer Partie herausforderte. Er hieß McConnor und war ein schottischer Tiefbauingenieur von äußerem Ansehen, ein stämmiger Mensch mit starken, fast quadratisch harten Kinnbacken, kräftigen Zähnen und einer satten Gesichtsfarbe, deren prononcierte Rötlichkeit wahrscheinlich, zumindest teilweise, reichlichem Genuss von Whisky zu verdanken war. Gewöhnt, sich im Leben rücksichtslos durchzusetzen und verwöhnt von faktischem Erfolg, war dieser massive Self-Made-Man derart unerschütterlich von seiner Überlegenheit durchdrungen, dass jeder Widerstand ihn als ungebührliche Auflehnung und beinahe Beleidigung erregte. Als er die erste Partie verlor, wurde er mürrisch und begann umständlich und diktatorisch zu erklären, dies könne nur durch eine momentane Unaufmerksamkeit geschehen sein. Bei der dritten machte er den Lärm im Nachbarraum für sein Versagen verantwortlich. Nie war er gewillt, eine Partie zu verlieren, ohne sofort Revanche zu fordern. Anfangs amüsierte mich diese ehrgeizige Verbissenheit. Schließlich nahm ich sie nur mehr als unvermeidliche Begleiterscheinung für meine eigentliche Absicht hin, den Weltmeister an unseren Tisch zu locken. Am dritten Tag gelang es. Und gelang doch nur halb. Sei es, dass Centovic uns vom Promenadendeck aus durch das Bordfenster vor dem Schachbrett beobachtet, oder dass er nur zufälligerweise den Smoking Room mit seiner Anwesenheit beherrte. Jedenfalls trat er, sobald er uns Unberufene seine Kunst ausüben sah, unwillkürlich einen Schritt näher und warf aus dieser gemessenen Distanz einen prüfenden Blick auf unser Brett. McConnor war gerade am Zuge. Und schon dieser eine Zug schien ausreichend, um Centovic zu belehren, wie wenig ein weiteres Verfolgen unserer dilettantischen Bemühungen seines meisterlichen Interesses würdig sei. Mit derselben selbstverständlichen Geste, mit der unser einer in einer Buchhandlung einen angebotenen schlechten Detektivroman weglegt, ohne ihn auch nur anzublättern, trat er von unserem Tische fort und verließ den Smoking Room. Ihr Zug scheint den Meister nicht sehr begeistert zu haben, äußerte ich zu McConnor. Welchen Meister? Ich erklärte ihm, jener Herr, der eben an uns vorübergegangen und mit missbilligendem Blick auf unser Spiel gesehen, sei der Schachmeister Centovic gewesen. McConnor wurde sofort erregt, vergaß unsere Partie und sein Ehrgeiz begann geradezu hörbar zu pochen. Er habe keine Ahnung gehabt, dass Centovic an Bord sei. Und Centovic müsse unbedingt gegen ihn spielen. Er habe noch nie im Leben gegen einen Weltmeister gespielt. Ob ich den Schachmeister persönlich kenne, ich verneinte. Ob ich ihn nicht ansprechen wollte und zu uns bitten. Ich lehnte ab mit der Begründung, Centovic sei meines Wissens für neue Bekanntschaften nicht sehr zugänglich. Außerdem, was für einen Reiz sollte es einem Weltmeister bieten, mit uns drittklassigen Spielern sich abzugeben? Und also das mit den drittklassigen Spielern hätte ich zu einem derart ehrgeizigen Manne wie Connor lieber nicht äußern sollen. Er lehnte sich verärgert zurück und erklärte schroff, er für seinen Teil könne nicht glauben, dass Centovic die höfliche Aufforderung eines Gentlemen ablehnen werde. Dafür werde er schon sorgen. Auf seinem Wunsch gab ich ihm eine kurze Personalbeschreibung des Weltmeisters und schon stürmte er, unser Schachbrett gleichgültig im Stich lassen, in unbeherrschter Ungeduld Centovic auf das Promenadendeck nach. Nach 10 Minuten kehrte McConnor zurück. Nicht sehr aufgeräumt, wie mir schien. Nun, fragte ich. Sie haben recht gehabt, antwortete er etwas verärgert. Kein sehr angenehmer Herr. Ich stellte mich vor, erklärte ihm, wer ich sei. Er reichte mir nicht einmal die Hand. Ich versuchte, ihm auseinanderzusetzen, wie stolz und geehrt wir alle an Bord sein würden, wenn er eine Simultanpartie gegen uns spielen wollte. Aber er hielt seinen Rücken verflucht steif. Es täte ihm leid, aber er habe kontraktliche Verpflichtungen gegen seinen Agenten, die ihm ausdrücklich untersagten, während seiner ganzen Tournee ohne Honorar zu spielen. Sein Minimum sei $250 pro Partie. Ich lachte. Auf diesen Gedanken wäre ich eigentlich nie geraten, dass Figuren von schwarz auf weiß zu schieben ein derart einträgliches Geschäft sein kann. Nun, ich hoffe, Sie haben sich ebenso höflich empfohlen. Aber McConnor blieb vollkommen ernst. Die Partie ist für morgen Nachmittag 3 Uhr angesetzt, hier im Rauchsalon. Ich hoffe, wir werden uns nicht so leicht zu Brei schlagen lassen. Es hat wenig Sinn, über die Partie zu berichten. Sie endete selbstverständlich, wie sie enden musste. Mit unserer totalen Niederlage. Und zwar bereits beim 24. Zug. Nach Beendigung der Partie äußerte der unmenschliche Schachautomat keine Silbe, sondern wartete, nachdem er matt gesagt, regungslos vor dem Tische, ob man noch eine zweite Partie von ihm wünsche. Schon war ich aufgestanden, um um hilflos, wie man immer gegen dickfällige Grobheit bleibt, durch eine Geste anzudeuten, dass mit diesem erledigten Dollargeschäft wenigstens meinerseits das Vergnügen unserer Bekanntschaft beendet sei. Als zu meinem Ärger neben mir McConnor mit ganz heiserer Stimme sagte, Revanche. Centovic blieb unbewegt. Bitte, antwortete er höflich, die Herren spielen jetzt schwarz. Auch die zweite Partie bot kein verändertes Bild, außer dass durch einige Neugierige unser Kreis nicht nur größer, sondern auch lebhafter geworden war. McConnor blickte so starr auf das Brett, als wollte er die Figuren mit seinem Willen zu gewinnen magnetisieren. Ich spürte ihm an, dass er auch $1,000 begeistert geopfert hätte für den Lustschrei Matt gegen den kaltschnäuzigen Gegner. Merkwürdigerweise ging etwas von seiner verbissenen Erregung unbewusst in uns über. Jeder einzelne Zug wurde ungleich leidenschaftlicher diskutiert als vordem. Immer hielten wir noch im letzten Moment einer den anderen zurück, ehe wir uns einigten, das Zeichen zu geben, dass Centovic an unseren Tisch zurückrief. Allmählich waren wir beim 17. Zug angelangt. Und zu unserer eigenen Überraschung war eine Konstellation eingetreten, die verblüffend vorteilhaft erschien. Schon rührte McConnor den Bauern an, um ihn auf das letzte Feld zu schieben, als er sich jäh am Arm gepackt fühlte und jemand leise und heftig flüsterte, um Gottes Willen, nicht. Unwillkürlich wandten wir uns alle um. Ein Herr von etwa 45 Jahren, dessen schmales, scharfes Gesicht mir schon vor dem auf der Deckpromenade durch seine merkwürdige, fast kreidige Blässe aufgefallen war, musste in den letzten Minuten, indes wir unsere ganze Aufmerksamkeit dem Problem zuwandten, zu uns getreten sein. Hastig fügte er, unseren Blick spürend, hinzu. Wenn Sie jetzt eine Dame machen, schlägt er sie sofort mit dem Läufer C1. Sie nehmen mit dem Springer zurück. Aber inzwischen geht er mit seinem Freibauern auf D7, bedroht ihren Turm. Und auch wenn Sie mit dem Springer Schach sagen, verlieren Sie und sind nach 9 bis 10 Zügen erledigt. Es ist beinahe dieselbe Konstellation, wie sie Aljechin gegen Bogoljubow 1922 im Pistjaner Großturnier initiiert hat. McConnor ließ erstaunt die Hand von der Figur. Ja, was würden Sie raten? Flüsterte er aufgeregt. Nicht gleich vorziehen, sondern zunächst ausweichen. Vor allem mit dem König abrücken aus der gefährdeten Linie. Von G8 auf H7. Er wird wahrscheinlich den Angriff dann auf die andere Flanke hinüberwerfen, aber das parieren Sie mit dem Turm C8 nach C4. Das kostet ihn 2 Tempi, einen Bauern und damit die Überlegenheit. Dann steht Freibauer gegen Freibauer und wenn Sie sich richtig defensiv verhalten, kommen Sie noch auf Remis. Mehr ist nicht herauszuholen. Wir staunten abermals. Die Präzision, nicht minder als die Raschheit seiner Berechnung, hatte etwas Verwirrendes. Es war, als ob er die Züge aus einem gedruckten Buch ablesen würde. Immerhin wirkte die unvermutete Chance, dank seines Eingreifens unsere Partie gegen einen Weltmeister auf Remis zu bringen, zauberisch. Einmütig rückten wir zur Seite, um ihm freieren Blick auf das Brett zu gewähren. McConnor gehorchte und wir klopften an das Glas. Centovic trat mit seinem gewohnt gleichmütigen Schritt an unseren Tisch und maß mit einem einzigen Blick den Gegenzug. Dann zog er auf dem Königsflügel den Bauern H2 nach H4, genau wie es unser unbekannter Helfer vorausgesagt. Und schon flüsterte dieser aufgeregt, Turm vor, Turm vor, C8 auf C4. Er muss dann zuerst den Bauern decken, aber das wird ihm nichts helfen. Sie schlagen, ohne sich um seinen Freibauern zu kümmern, mit dem Springer C3 nach D5 und das Gleichgewicht ist wiederhergestellt. Den ganzen Druck vorwärts, vorwärts statt zu verteidigen. McConnor zog, ohne zu überlegen, wie jener geboten. Wir schlugen abermals an das Glas, um Centovic zurückzurufen. Zum ersten Mal entschied er sich nicht rasch, sondern blickte gespannt auf das Brett. Dann tat er genau den Zug, den der Fremde uns angekündigt, und wandte sich zum Gehen. Jedoch ehe er zurücktrat, geschah etwas Neues und Unerwartetes. Centovic hob den Blick und musterte unsere Reihen. Offenbar wollte er herausfinden, wer ihm mit einem Mal so energisch Widerstand leistete. Von diesem Augenblick an wuchs unsere Erregung ins Ungemessene. Schon hatte unser neuer Freund den nächsten Zug angeordnet und wir konnten, die Finger zitterten mir, als ich den Löffel an das Glas schlug, Centovic zurückrufen. Und nun kam unser erster Triumph. Centovic, der bisher immer nur im Stehen gespielt, zögerte und setzte sich schließlich nieder. Er setzte sich langsam und schwerfällig. Damit aber war schon rein körperlich das bisherige von oben herab zwischen ihm und uns aufgehoben. Wir hatten ihn genötigt, sich wenigstens räumlich auf eine Ebene mit uns zu begeben. Centovic überlegte einige Minuten, dann tat er einen Zug und stand auf. Und schon flüsterte unser Freund: Ein Hinhaltezug, gut gedacht, aber nicht darauf eingehen. Abtausch forcieren, unbedingt Abtausch. Und dann kommen wir auf Remis und kein Gott kann ihm helfen. McConnor gehorchte. Es begann in den nächsten Zügen zwischen den beiden, die anderen waren längst zu leeren Statisten herabgesunken, ein uns unverständliches Hin und Her. Nach etwa 7 Zügen sah Centovic nach längerem Nachdenken auf und erklärte: Remis. Er verharrte in seiner scheinbar gleichmütigen Starre und fragte nur in lässiger Weise, während er die Figuren mit ruhiger Hand vom Brette schob: Wünschen die Herren noch eine dritte Partie? Er stellte die Frage rein sachlich, rein geschäftlich. Aber das Merkwürdige war, er hatte dabei nicht McConnor angeblickt, sondern scharf und gerade das Auge gegen unseren Retter erhoben. Jedoch ehe dieser sich besinnen oder gar antworten konnte, hatte in seiner ehrgeizigen Erregung McConnor schon triumphierend ihm zugerufen: Selbstverständlich, aber jetzt müssen Sie allein gegen ihn spielen. Sie allein gegen Centovic. Der Fremde, der merkwürdigerweise noch immer angestrengt auf das schon abgeräumte Schachbrett starrte, schrak auf, da er alle Blicke auf sich gerichtet und sich so begeistert angesprochen fühlte. Ja, auf keinen Fall, meine Herren, stammelte er sichtlich betroffen. Das ist völlig ausgeschlossen. Ich komme gar nicht in Betracht. Ich habe seit 25 Jahren vor keinem Schachbrett gesessen. Und ich sehe erst jetzt, wie ungehörig ich mich betragen habe, indem ich mich ohne Ihre Verstattung in Ihr Spiel einmengte. Bitte entschuldigen Sie meine Vordringlichkeit. Ich will gewiss nicht weiter stören. Aber das ist doch ganz unmöglich, dröhnte der temperamentvolle McConnor mit der Faust aufschlagend. Das ist doch völlig ausgeschlossen, nicht wahr? Mit der letzten Frage hatte sich McConnor unwillkürlich an Centovic gewandt. Aber der Weltmeister blieb unerschütterlich kühl. Ich vermag darüber kein Urteil abzugeben. Jedenfalls hat der Herr etwas befremdlich und interessant gespielt. Deshalb habe ich ihm auch absichtlich eine Chance gelassen. Gleichzeitig lässig aufstehend, fügte er in seiner sachlichen Art hinzu: Sollte der Herr oder die Herren morgen eine abermalige Partie wünschen, so stehe ich von 3 Uhr ab zur Verfügung. Wer war dieser Unbekannte? Hatte hier der Zufall ein noch unentdecktes Schachgenie zutage gefördert? Oder verbarg uns aus einem unerforschlichen Grunde ein berühmter Meister seinen Namen? Da sich durch Umfrage beim Steward herausgestellt hatte, dass der Unbekannte ein Österreicher sei, wurde mir als seinem Landsmann der Auftrag zugeteilt, ihm unsere Bitte zu unterbreiten. Ich benötigte nicht lange, um auf dem Promenadendeck den so eilig Entflüchteten aufzufinden. Als ich auf ihn zutrat, erhob er sich höflich und stellte sich mit einem Namen vor, der mir sofort vertraut war, als der einer hoch angesehenen altösterreichischen Familie. Als ich Dr. B. unsere Bitte übermittelte, die Herausforderung Centovic anzunehmen, war er sichtlich verblüfft. Nach längerem Zögern erklärte er sich schließlich zu einem Match bereit, doch nicht ohne ausdrücklich gebeten zu haben, die anderen Herren nochmals zu warnen. Sie möchten keineswegs auf sein Können übertriebene Hoffnungen setzen. Sie waren so freundlich zu äußern, dass sie sich als Wiener des Namens meiner Familie erinnerten. Aber ich vermute, sie werden kaum von der Rechtsanwaltskanzlei gehört haben, die ich gemeinsam mit meinem Vater und späterhin allein leitete. In Wirklichkeit hatten wir eigentlich gar keine richtige Anwaltspraxis mehr, sondern beschränkten uns ausschließlich auf die Rechtsberatung und vor allem Vermögensverwaltung der großen Klöster. Außerdem war uns heute, da die Monarchie der Geschichte angehört, darf man wohl schon darüber sprechen, die Verwaltung der Fonds einiger Mitglieder der kaiserlichen Familie anvertraut. Gerade die Unauffälligkeit unserer Kanzlei sowie die Vorsicht, dass wir beide alle Monarchistenkreise ostentativ mieden, bot sichersten Schutz vor unberufenen Nachforschungen. Wie genau und liebevoll aber die Gestapo mir längst ihre Aufmerksamkeit zugewandt hatte, erwies dann äußerst handgreiflich der Umstand, dass noch am selben Abend, da Schuschnigg seine Abdankung bekannt gab und einen Tag, ehe Hitler in Wien einzog, ich bereits von SS-Leuten festgenommen war. Sie vermuten nun wahrscheinlich, dass ich Ihnen jetzt vom Konzentrationslager erzählen werde, in das doch alle jene überführt wurden, die unserem alten Österreich die Treue gehalten, aber nichts dergleichen geschah. Ich kam in eine andere Kategorie. Leute meiner Kategorie, aus denen wichtiges Material oder Geld herausgepresst werden sollte, wurden deshalb nicht in Konzentrationslager abgeschoben, sondern für eine andere Behandlung aufgespart. Sie erinnern sich vielleicht, dass unser Kanzler und andererseits der Baron Rothschild, dessen Verwandten sie Millionen abzunötigen hofften, keineswegs hinter Stacheldraht in ein Gefangenenlager gesetzt wurden, sondern unter scheinbarer Bevorzugung in ein Hotel, das Hotel Metropol, das zugleich Hauptquartier der Gestapo war, übergeführt, wo jeder ein abgesondertes Zimmer erhielt. Ein eigenes Zimmer in einem Hotel, nicht wahr? Das klingt an sich äußerst human. Aber Sie dürfen mir glauben, dass man uns keineswegs eine humanere, sondern nur eine raffiniertere Methode zudachte, wenn man uns Prominente nicht zu 20 in eine eiskalte Baracke stopfte, sondern in einem leidlich geheizten und separaten Hotelzimmer behauste. Denn die Pression, mit der man uns das benötigte Material abzwingen wollte, sollte auf subtilere Weise funktionieren als durch rohe Prügel oder körperliche Folterung. Durch die denkbar raffinierteste Isolierung. Man tat uns nichts. Man stellte uns nur in das vollkommene Nichts. Denn bekanntlich erzeugt kein Ding auf Erden einen solchen Druck auf die menschliche Seele wie das Nichts. Man hatte mir jeden Gegenstand abgenommen. Die Uhr, damit ich nicht wisse um die Zeit. Den Bleistift, dass ich nicht schreiben könne. Das Messer, damit ich mir nicht die Adern öffnen könne. Selbst die kleinste Betäubung wie eine Zigarette wurde mir versagt. Nie sah ich außer dem Wärter, der kein Wort sprechen und auf keine Frage antworten durfte, ein menschliches Gesicht. Nie hörte ich eine menschliche Stimme. Auge, Ohr, alle Sinne bekamen von morgens bis nachts und von nachts bis morgens nicht die geringste Nahrung. Man blieb mit sich, mit seinem Körper und den 4 oder 5 stummen Gegenständen, Tisch, Bett, Fenster, Waschschüssel, rettungslos allein. Man wartete auf etwas von morgens bis abends und es geschah nichts. Man wartete wieder und wieder, es geschah nichts. Man wartete, wartete. Wartete, man dachte, dachte, man dachte, bis einem die Schläfen schmerzen, nichts geschah, man blieb allein, allein, allein. Das dauerte 14 Tage, die ich außerhalb der Zeit, außerhalb der Welt lebte. Dann endlich begannen die Verhöre, man wurde plötzlich abgerufen, ohne recht zu wissen, ob es Tag war oder Nacht. Man wurde gerufen und durch ein paar Gänge geführt, man wusste nicht wohin. Dann wartete man irgendwo und wusste nicht wo und stand plötzlich vor einem Tisch, um den ein paar uniformierte Leute saßen. Auf dem Tisch lag ein Stoß Papier, die Akten, von denen man nicht wusste, was sie enthielten. Und dann begannen die Fragen, die echten und die falschen, die klaren und die tückischen, die Deckfragen und die Fangfragen. Und während man antwortete, blätterten fremde, böse Finger in den Papieren, von denen man nicht wusste, was sie enthielten. Und fremde, böse Finger schrieben etwas in ein Protokoll und man wusste nicht, was sie schrieben. Aber das Fürchterlichste bei diesen Verhören für mich war, dass ich nie erraten und errechnen konnte, was die Gestapo-Leute tatsächlich wussten und was sie erst aus mir herausholen wollten. Sie fragten und fragten. Und da ich nie errechnen konnte, wie viel sie schon ausgekundschaftet hatten, wurde jede Antwort zur ungeheuersten Verantwortung. Aber das Verhör war noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war das Zurückkommen nach dem Verhör in mein Nichts, in dasselbe Zimmer mit demselben Tisch, demselben Bett, derselben Waschschüssel, derselben Tapete, denn kaum allein mit mir versuchte ich zu rekonstruieren, was ich am klügsten hätte antworten sollen. Ich rekapitulierte jede Frage, die sie gestellt, jede Antwort, die ich gegeben. Ich versuchte zu erwägen, was sie davon protokolliert haben könnten und wusste doch, dass ich das nie errechnen und erfahren könnte. Aber diese Gedanken, einmal angekurbelt im leeren Raum, hörten nicht auf, im Kopf zu rotieren, immer wieder von Neuem, in immer anderen Kombinationen. Und das ging hinein bis in den Schlaf. Jedes Mal nach einer Vernehmung durch die Gestapo übernahmen ebenso unerbittlich meine eigenen Gedanken die Marter des Fragens und Forschens und Quälens. Und vielleicht noch grausamer sogar. Denn jene Vernehmungen endeten doch immerhin nach einer Stunde. Und diese nie, dank der tückischen Tortur dieser Einsamkeit. Jetzt erst gewahrte ich, Wie teuflisch sinnvoll, wie psychologisch mörderisch erdacht dieses System des Hotelzimmers war. Allmählich spürte ich, wie meine Nerven unter diesem grässlichen Druck des Nichts sich zu lockern begannen. Ich konnte mich auf nichts mehr konzentrieren, immer fuhr und flackerte derselbe Gedanke dazwischen. Was wissen Sie? Was habe ich gestern gesagt? Was muss ich das nächste Mal sagen? Dieser eigentlich unbeschreibbare Zustand dauerte 4 Monate. An kleinen Zeichen wurde ich beunruhigt gewahr, dass mein Gehirn in Unordnung geriet. Ich spürte, meine Kraft ließ nach. Ich spürte, immer näher rückte der Augenblick, in dem ich, um mich zu retten, alles sagen würde, was ich wusste. Und vielleicht noch mehr dazu, ohne mir selbst damit mehr zu schaffen als einen Atemzug Rast. In dieser äußersten Not ereignete sich nun etwas Unvorhergesehenes. Was Rettung bot, Rettung zumindest für eine gewisse Zeit. Es war Ende Juli, ein dunkler, verhangener, regnerischer Tag. Ich erinnere mich an diese Einzelheit deshalb ganz genau, weil der Regen gegen die Scheiben im Gang trommelte, durch den ich zur Vernehmung geführt wurde. Im Vorzimmer des Untersuchungszimmers musste ich warten. Immer musste man bei jeder Vorführung warten. Auch dieses Wartenlassen gehörte zur Technik. 2 geschlagene Stunden wartete ich und wartete und starrte auf die Tür, wann sie sich endlich öffnen würde, und überlegte zugleich, was die Inquisitoren mich diesmal fragen könnten, und wusste doch, dass sie mich etwas ganz anderes fragen würden, als worauf ich mich vorbereitete. Aber trotz alledem war die Qual dieses Wartens und Stehens zugleich eine Wohltat, eine Lust, weil dieser Raum immerhin ein anderes Zimmer war als das meine, etwas größer und mit 2 Fenstern statt einem, ohne das Bett und ohne die Waschschüssel und ohne den bestimmten Riss am Fensterbrett, den ich millionenmal betrachtet hatte. Die Tür war anders gestrichen, ein anderer Sessel stand an der Wand und links ein Registerschrank mit Akten sowie eine Garderobe mit Aufhängern, an denen 3 oder 4 nasse Militärmäntel, die Mäntel meiner Folterknechte, hingen. Und plötzlich blieb mein Blick starr an etwas haften. Ich hatte entdeckt, dass an einem der Mäntel die Seitentasche etwas aufgebauscht war. Ich trat näher heran und glaubte, an der rechteckigen Form der Ausbuchtung zu erkennen, was diese etwas geschwellte Tasche in sich verbarg. Ein Buch. Mir begannen die Knie zu zittern. Ein Buch. 4 Monate lang hatte ich kein Buch in der Hand gehabt. Und schon die bloße Vorstellung eines Buches, in dem man aneinandergereihte Worte sehen konnte, Zeilen, Seiten, Blätter eines Buches, aus dem man andere, neue, fremde, ablenkende Gedanken lesen, verfolgen, sich ins Hirn nehmen könnte, hat etwas Berauschendes und zugleich Betäubendes. Hypnotisiert starrten meine Augen auf die kleine Wölbung, die jenes Buch innerhalb der Tasche formte. Sie glühten diese eine unscheinbare Stelle an, als ob sie ein Loch in den Mantel brennen wollten. Schließlich konnte ich meine Gier nicht verhalten. Unwillkürlich schob ich mich näher heran, schon der Gedanke, ein Buch durch den Stoff mit den Händen wenigstens antasten zu können, machte mir die Nerven in den Fingern bis zu den Nägeln glühen. Fast ohne zu wissen, pirschte ich mich immer näher heran. Glücklicherweise achtete der Wärter nicht auf mein gewiss sonderbares Gehaben. Vielleicht auch schien es ihm nur natürlich, dass ein Mensch nach 2 Stunden aufrechten Stehens sich ein wenig an die Wand lehnen wollte. Schließlich stand ich schon ganz nah bei dem Mantel. Und mit Absicht hatte ich die Hände hinter mich auf den Rücken gelegt, damit sie unauffällig den Mantel berühren könnten. Ich tastete den Stoff an und fühlte tatsächlich durch den Stoff etwas Rechteckiges, etwas, das biegsam war und leise knisterte. Ein Buch. Und dann ein Griff, ein leichter, vorsichtiger Zug, und plötzlich hatte ich das kleine, nicht sehr umfangreiche Buch in der Hand. Jetzt erst erschrak ich vor meiner Tat, aber ich konnte nicht mehr zurück. Jedoch wohin damit? Ich schob den Band hinter meinem Rücken unter die Hose an die Stelle, wo sie der Gürtel hielt, und von dort allmählich hinüber an die Hüfte, damit ich es beim Gehen mit der Hand militärisch an der Hosennaht festhalten könnte. Dann kam die Vernehmung. Glücklicherweise fiel das Verhör diesmal kurz aus und ich brachte das Buch heil in mein Zimmer. Der erste Blick war eine Enttäuschung und sogar eine Art erbitterter Ärger. Dieses mit so ungeheurer Gefahr erbeutete, mit so glühender Erwartung aufgesparte Buch war nichts anderes als ein Schachrepetitorium. Eine Sammlung von 150 Meisterpartien. Verdrossen blätterte ich die Seiten durch, um vielleicht dennoch etwas Lesbares zu entdecken. Eine Einleitung, eine Anleitung. Aber ich fand nichts als die nackten, quadratischen Diagramme der einzelnen Meisterpartien. Und darunter mir zunächst unverständliche Zeichen. A2-A3, SF1-G3 und so weiter. All das schien mir eine Art Algebra, zu der ich keinen Schlüssel fand. Erst allmählich enträtselte ich, dass die Buchstaben A, B, C für die Längsreihen, die Ziffern 1 bis 8 für die Querreihen eingesetzt waren und den jeweiligen Stand jeder einzelnen Figur bestimmten. Damit bekamen die rein grafischen Diagramme immerhin eine Sprache. Vielleicht, überlegte ich, könnte ich mir in meiner Zelle eine Art Schachbrett konstruieren und dann versuchen, diese Partien nachzuspielen. Wie ein himmlischer Wink erschien mir, dass mein Betttuch sich zufällig als grob kariert erwies. Richtig zusammengefaltet, ließ es sich am Ende so legen, um 64 Felder zusammenzubekommen. Ich versteckte also zunächst das Buch unter der Matratze und riss die erste Seite heraus. Dann begann ich aus kleinen Krümeln, die ich mir von meinem Brot absparte, in selbstverständlich lächerlich und unvollkommener Weise die Figuren des Schachs König, Königin und so weiter zurechtzumodeln. Nach endlosem Bemühen konnte ich es schließlich unternehmen, auf dem karierten Betttuch die im Schachbuch abgebildeten Positionen zu rekonstruieren. Nach 6 Tagen spielte ich schon die Partie tadellos zu Ende. Nach weiteren 8 Tagen benötigte ich nicht einmal die Krümel auf dem Betttuch mehr, um mir die Positionen aus dem Schachbuch zu vergegenständlichen. Und nach weiteren 8 Tagen wurde auch das karierte Betttuch entbehrlich. Automatisch verwandelten sich die anfangs abstrakten Zeichen des Buches hinter meiner Stirn zu visuellen, zu plastischen Positionen. Die Umstellung war restlos gelungen. Ich hatte das Schachbrett mit seinen Figuren nach innen projiziert und überblickte auch dank der bloßen Formeln die jeweilige Position. So wie einem geübten Musiker der bloße Anblick der Partitur schon genügt, um alle Stimmen und ihren Zusammenklang zu hören. Nach weiteren 14 Tagen war ich mühelos imstande, jede Partie aus dem Buch auswendig oder, wie der Fachausdruck lautet, blind nachzuspielen. Jetzt erst begann ich zu verstehen, welche unermessliche Wohltat mein frecher Diebstahl mir eroberte. Ich lernte die Feinheiten, die Tücken und Schärfen in Angriff und Verteidigung verstehen. Ich erfasste die Technik des Vorausdenkens, Kombinierens, Ripostierens und erkannte bald die persönliche Note jedes einzelnen Schachmeisters in seiner individuellen Führung so unfehlbar, wie man Verse eines Dichters schon aus wenigen Zeilen feststellt. Diese meine Glückszeit, da ich die 150 Partien jenes Buches Tag für Tag systematisch nachspielte, dauerte etwa 2,5 bis 3 Monate. Dann geriet ich unvermuteterweise an einen toten Punkt. Plötzlich stand ich neuerdings vor dem Nichts. Denn sobald ich jede einzelne Partie 20 oder 30 Mal durchgespielt hatte, verlor sie den Reiz der Neuheit, der Überraschung. Ihre vor dem so aufregende, so anregende Kraft war erschöpft. Ich weiß nun nicht, bis zu welchem Grade Sie über die geistige Situation bei diesem Spiel der Spiele nachgedacht haben. Aber schon die flüchtigste Überlegung dürfte ausreichen, um klarzumachen, dass beim Schach als einem reinen, vom Zufall abgelösten Denkspiel es logischerweise eine Absurdität bedeutet, gegen sich selbst spielen zu wollen. Das Attraktive des Schachs beruht doch im Grunde einzig darin, dass sich seine Strategie in 2 verschiedenen Gehirnen verschieden entwickelt. Dass in diesem geistigen Kriege Schwarz die jeweiligen Manöver von Weiß nicht kennt und ständig zu erraten und zu durchkreuzen sucht, während seinerseits wiederum Weiß die geheimen Absichten von Schwarz zu überholen und parieren strebt. Bildeten nun Schwarz und Weiß ein und dieselbe Person, so ergebe sich der widersinnige Zustand, dass ein und dasselbe Gehirn gleichzeitig etwas wissen und doch nicht wissen sollte. Dass es als Partner Weiß funktionierend auf Kommando völlig vergessen könnte, was es eine Minute vorher als Partner Schwarz gewollt und beabsichtigt. Ein solches Doppeldenken und setzt eigentlich eine vollkommene Spaltung des Bewusstseins voraus. Ein beliebiges Auf- und Abblenden können der Gehirnfunktion, wie bei einem mechanischen Apparat. Gegen sich selbst spielen zu wollen, bedeutet also im Schach eine solche Paradoxie, wie über seinen eigenen Schatten zu springen. Nun, um mich kurz zu fassen, diese Unmöglichkeit, diese Absurdität habe ich in meiner Verzweiflung monatelang versucht. Aber ich hatte keine Wahl als diesen Widersinn, um nicht dem puren Irrsinn oder einem völligen geistigen Marasmus zu verfallen. Ich war durch meine fürchterliche Situation gezwungen, diese Spaltung in ein Ich schwarz und in ein Ich weiß zumindest zu versuchen, um nicht erdrückt zu werden von dem grauenhaften Nichts um mich. Wie dieser unbeschreibliche Zustand zur Krise kam, vermag ich selbst nicht zu berichten. Alles, was ich darüber weiß, ist, dass ich eines Morgens aufwachte und es war ein anderes Erwachen als sonst. Mein Körper war gleichsam abgelöst von mir. Ich ruhte weich und wohlig. Eine dichte, gute Müdigkeit, wie ich sie seit Monaten nicht gekannt, lag auf meinen Lidern, lag so warm und wohltätig auf ihnen, dass ich mich zuerst gar nicht entschließen konnte, die Augen aufzutun. Du träumst, sagte ich mir, du träumst. Tu keinesfalls die Augen auf. Lass sie noch dauern, diesen Traum. Sonst siehst du wieder die verfluchte Zelle um dich, den Stuhl und den Waschtisch und den Tisch und die Tapete mit dem ewig gleichen Muster. Du träumst, träume weiter. Aber die Neugier behielt die Oberhand. Ich schlug langsam und vorsichtig die Lider auf, ein Wunder. Ich befand mich im Hospital. Mittags kam der Arzt, ein freundlicher älterer Herr. Er richtete allerhand Fragen an mich, vor allem eine, die mich erstaunte. Ob ich Mathematiker sei oder Chemiker. Ich verneinte. Sonderbar, murmelte er, im Fieber haben Sie immer so sonderbare Formeln geschrien. C3, C4, wir haben uns alle nicht ausgekannt. Ich erkundigte mich, was mit mir vorgegangen sei. Er lächelte merkwürdig. Nichts Ernstliches, eine akute Irritation der Nerven, und fügte, nachdem er sich zuvor vorsichtig umgeblickt hatte, leise bei: Schließlich eine recht verständliche, seit dem 13. März. Nicht wahr? Ich nickte. Kein Wunder bei dieser Methode, murmelte er. Sie sind nicht der Erste, aber sorgen Sie sich nicht. An der Art, wie er mir dies beruhigend zuflüsterte, und dank seines begütigenden Blickes wusste ich, dass ich bei ihm gut geborgen war. 2 Tage später erklärte mir der gütige Doktor ziemlich freimütig, was vorgefallen war. Der Wärter hatte mich in meiner Zelle laut schreien gehört und zunächst geglaubt, dass jemand eingedrungen sei, mit dem ich streite. Kaum hatte er sich an der Tür gezeigt, hatte ich mich auf ihn gestürzt und ihn mit wilden Ausrufen angeschrien, die ähnlich klangen wie: Zieh schon einmal, du Schuft, du Feigling! Ihn bei der Gurgel zu fassen gesucht und schließlich so wild angefallen, dass er um Hilfe rufen musste. Als man mich in meinem tollwütigen Zustand dann zur ärztlichen Untersuchung schleppte, hätte ich mich plötzlich losgerissen, auf das Fenster im Gang gestürzt, die Scheibe zerschlagen und mir dabei die Hand zerschnitten. Sie sehen noch die tiefe Narbe hier. Die ersten Nächte im Hospital hatte ich in einer Art Gehirnfieber verbracht. Aber jetzt finde er mein Sensorium völlig klar. Freilich, fügte er leise bei, werde ich das lieber nicht den Herrschaften melden, sonst holt man sie am Ende noch einmal dorthin zurück. Verlassen Sie sich auf mich, ich werde mein Bestes tun. Was dieser hilfreiche Arzt meinen Peinigern über mich berichtet hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls erreichte er, was er erreichen wollte, meine Entlassung. Und nun werden Sie begreifen, warum ich mich so ungehörig und wahrscheinlich unverständlich Ihren Freunden gegenüber benommen. Ich schlenderte doch nur ganz zufällig durch den Rauchsalon, als ich ihre Freunde vor dem Schachbrett sitzen sah, und willkürlich fühlte ich den Fuß angewurzelt vor Staunen und Schrecken, denn ich hatte total vergessen, dass man Schach spielen kann an einem wirklichen Schachbrett und mit wirklichen Figuren, vergessen, dass bei diesem Spiel 2 völlig verschiedene Menschen einander leibhaftig gegenüber sitzen. Allmählich überkam mich die Neugier, ein solches reales Spiel zwischen 2 Partnern zu beobachten, und da passierte das Peinliche, dass ich alle Höflichkeit vergessend, mich einmengte in ihre Partie. Ich beeilte mich, Dr. B. zu versichern, wie sehr wir alle uns freuten, diesem Zufall seine Bekanntschaft zu verdanken und dass es für mich nach all dem, was er mir anvertraut, nun doppelt interessant sein werde, ihm morgen bei dem improvisierten Turnier zusehen zu dürfen. Dr. B. machte eine unruhige Bewegung. Nein, erwarten Sie wirklich nicht zu viel. Es soll nichts als eine Probe für mich sein, eine Probe, ob ich überhaupt fähig bin, eine normale Schachpartie zu spielen. Nur eins, wollen Sie den Herrn nicht gleich im Voraus ausrichten, damit ich nachträglich nicht unhöflich erscheine? Ich spiele nur eine einzige Partie. Sie soll nichts als der Schlussstrich unter eine alte Rechnung sein, eine endgültige Erledigung und nicht ein neuer Anfang. Ich möchte nicht ein zweites Mal in dieses leidenschaftliche Spielfieber geraten, an das ich nur mit Grauen zurückdenken kann. Und übrigens hat mich damals der Arzt gewarnt, ausdrücklich gewarnt. Pünktlich um die vereinbarte Stunde 3 Uhr waren wir am nächsten Tag im Rauchsalon versammelt. Die obligaten Eröffnungszüge ergaben sich ziemlich rasch. Erst beim 7. oder 8. schien sich etwas wie ein bestimmter Plan zu entwickeln. Centovich verlängerte seine Überlegungspausen. Daran spürten wir, dass der eigentliche Kampf um die Vorhand einzusetzen begann. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, bedeutete die allmähliche Entwicklung der Situation, wie jede richtige Turnierpartie, für uns Laien eine ziemliche Enttäuschung. Dazu gesellte sich allmählich eine lähmende Ermüdung, die hauptsächlich durch die endlosen Überlegungspausen Centovich verschuldet war, die auch unseren Freund sichtlich zu irritieren begann. Ich beobachtete beunruhigt, wie er, je länger die Partie sich hinzog, immer unruhiger auf seinem Sessel herumzurutschen begann, bald aus Nervosität eine Zigarette nach der anderen anzündend, bald nach dem Bleistift greifend, um etwas zu notieren. Dann wieder bestellte er ein Mineralwasser, das er Glas um Glas hastig hinabstürzte. Es war offenbar, dass er 100-mal schneller kombinierte als Centovich. Jedes Mal, wenn dieser nach endlosem Überlegen sich entschloss, mit seiner schweren Hand eine Figur vorwärts zu rücken, lächelte unser Freund nur wie jemand, der etwas längst Erwartetes eintreffen sieht und ripostierte bereits. Er musste mit seinem rapid arbeitenden Verstand im Kopf alle Möglichkeiten des Gegners vorausberechnet haben. Je länger darum Centovichs Entschließung sich verzögerte, umso mehr wuchs seine Ungeduld. Und um seine Lippen presste sich während des Wartens ein ärgerlicher und fast feindseliger Zug. Aber Centovich ließ sich keineswegs drängen. Er überlegte stur und stumm und pausierte immer länger, je mehr sich das Feld von Figuren entblößte. Beim 42. Zuge, nach geschlagenen 2-3 Viertelstunden, saßen wir schon alle ermüdet und beinahe teilnahmslos um den Turniertisch. Aber da geschah plötzlich bei einem Zuge Centovich das Unerwartete. Sobald Dr. B. merkte, dass Centovich den Springer fasste, um ihn vorzuziehen, duckte er sich zusammen wie eine Katze vor dem Ansprung. Sein ganzer Körper begann zu zittern. Und kaum hatte Centovich den Springerzug getan, schob er scharf die Dame vor, sagte laut triumphierend, »So, erledigt«, lehnte sich zurück, kreuzte die Arme über der Brust und sah mit herausforderndem Blick auf Centovich. Ein heißes Licht glomm plötzlich in seiner Pupille. Unwillkürlich beugten wir uns über das Brett, um den so triumphierend angekündigten Zug zu verstehen. Auf den ersten Blick war keine direkte Bedrohung sichtbar. Die Äußerung unseres Freundes musste sich also auf eine Entwicklung beziehen, die wir kurzdenkenden Dilettanten noch nicht errechnen konnten. Centovich war der Einzige unter uns, der sich bei jener herausfordernden Ankündigung nicht gerührt hatte. Er saß so unerschütterlich, als ob er das Beleidigende erledigt völlig überhört hätte. Nichts geschah. Man hörte, da wir alle unwillkürlich den Atem anhielten, mit einem Mal das Ticken der Uhr, die man zur Feststellung der Zugzeit auf den Tisch gelegt hatte. Es wurden 3 Minuten, 7 Minuten, 8 Minuten. Centovich rührte sich nicht, aber mir war, als ob sich von einer inneren Anstrengung seine dicken Nüstern noch breiter dehnten. Unserem Freunde schien dieses stumme Warten ebenso unerträglich wie uns selbst. Mit einem Ruck stand er plötzlich auf und begann im Rauchzimmer auf und ab zu gehen. Erst langsam, dann schneller und immer schneller. Mir fiel auf, dass seine Schritte trotz aller Heftigkeit dieses Auf und Ab immer nur die gleiche Spanne Raum ausmaßen. Es war, als ob er jedes Mal mitten im leeren Zimmer an eine unsichtbare Schranke stieße, die nötigte, umzukehren. Und schaudernd erkannte ich, es reproduzierte unbewusst dieses Auf und Ab das Ausmaß seiner einstmaligen Zelle. Genau so musste er in den Monaten des Eingesperrtseins auf und ab gerannt sein, wie ein eingesperrtes Tier im Käfig. Von Zeit zu Zeit wandte er sich ungeduldig dem Tisch zu, ob Zentowitsch sich inzwischen schon entschieden hätte. Aber es wurden 9, es wurden 10 Minuten. Dann endlich geschah, was niemand von uns erwartet hatte. Zentowitsch hob langsam seine schwere Hand, die bisher unbeweglich auf dem Tisch gelegen. Gespannt blickten wir alle auf seine Entscheidung. Aber Zentowitsch tat keinen Zug, sondern sein gewendeter Handrücken schob mit einem entschiedenen Ruck alle Figuren langsam vom Brett. Erst im nächsten Augenblick verstanden wir. Zentowitsch hatte die Partie aufgegeben. Er hatte kapituliert, um nicht vor uns sichtbar matt gesetzt zu werden. Das Unwahrscheinliche hatte sich ereignet. Der Weltmeister, der Champion zahlloser Turniere, hatte die Fahne gestrichen vor einem Unbekannten. Einem Manne, der 20 oder 25 Jahre kein Schachbrett angerührt. Ohne es zu merken, waren wir in unserer Erregung einer nach dem anderen aufgestanden. Jeder von uns hatte das Gefühl, er müsste etwas sagen oder tun, um unserem freudigen Schrecken Luft zu machen. Der Einzige, der unbeweglich in seiner Ruhe verharrte, war Zentowitsch. Erst nach einer gemessenen Pause hob er den Kopf und blickte unseren Freund mit steinernem Blick an. »Noch eine Partie?«, fragte er. »Selbstverständlich«, antwortete Dr. B. mit einer mir unangenehmen Begeisterung und setzte sich, noch ehe ich ihn an seinen Vorsatz mahnen konnte, es bei einer Partie bewenden zu lassen, sofort nieder und begann mit fiebriger Hast die Figuren neu aufzustellen. »Nicht«, flüsterte ich ihm zu, »nicht jetzt. Lassen Sie es für heute genug sein. Es ist für Sie zu anstrengend.« »Anstrengend?« lachte er laut und boshaft. 17 Partien hätte ich unterdessen spielen können, statt dieser Bummelei. Anstrengend ist für mich einzig und allein, bei diesem Tempo nicht einzuschlafen. Nun fangen Sie schon einmal an.« Diese letzten Worte hatte er in heftigem, beinahe groben Ton zu Zentowitsch gesagt. Dieser blickte ihn ruhig und gemessen an, aber sein steinerner Blick hatte etwas von einer geballten Faust. Mit einem Mal stand etwas Neues zwischen den beiden Spielern. Eine gefährliche Spannung, ein leidenschaftlicher Hass. Es waren nicht zwei Partner mehr, die ihr Können spielhaft aneinander proben wollten. Es waren zwei Feinde, die sich gegenseitig zu vernichten geschworen. Zentowitsch zögerte lange, ehe er den ersten Zug tat. Und mich überkam das deutliche Gefühl, er zögerte mit Absicht so lange. So setzte er nicht weniger als 4 Minuten aus, ehe er die normalste, die simpelste aller Eröffnungen machte, indem er den Königsbauern die üblichen 2 Felder vorschob. Sofort fuhr unser Freund mit seinem Königsbauern ihm entgegen. Aber wieder machte Zentowitsch eine endlose, kaum zu ertragende Pause. Er überlegte still, langsam und, wie ich immer gewisser fühlte, boshaft langsam. Damit aber gab er mir reichlich Zeit, Dr. B. zu beobachten. Er hatte eben das 3. Glas Wasser hinabgestürzt. Unwillkürlich erinnerte ich mich, dass er mir von seinem fiebrigen Durst in der Zelle erzählte. Alle Symptome einer anormalen Erregung zeichneten sich deutlich ab. Ich sah seine Stirn feucht werden und die Narbe auf seiner Hand röter und schärfer als zuvor. Aber noch beherrschte er sich. Erst als beim 4. Zug Zentowitsch wieder endlos überlegte, verließ ihn die Haltung und er fauchte ihn plötzlich an. »So spielen Sie doch schon einmal!« Zentowitsch blickte kühl auf. »Wir haben meines Wissens 10 Minuten Zugzeit vereinbart. Ich spiele prinzipiell nicht mit kürzerer Zeit.« Dr. B. biss sich die Lippen. Ich merkte, wie unter dem Tisch seine Sohle unruhig und immer unruhiger gegen den Boden wippte und wurde selbst unaufhaltsam nervöser durch das drückende Vorgefühl, dass sich irgendetwas Unsinniges in ihm vorbereitete. In der Tat ereignete sich bei dem 8. Zug ein weiterer Zwischenfall. Dr. B., der immer unbeherrschter gewartet hatte, konnte seine Spannung nicht mehr verhalten. Er rückte hin und her und begann unbewusst mit den Fingern auf dem Tisch zu trommeln. Abermals hob Zentowitsch seinen schweren, bäuerischen Kopf. Darf ich Sie bitten, nicht zu trommeln? Es stört mich. Ich kann so nicht spielen. Ha, lachte Dr. B. kurz. Das sieht man. Centovic's Stirn wurde rot. Was wollen Sie damit sagen? Fragte er scharf und böse. Dr. B. lachte abermals knapp und boshaft. Nichts. Nur, dass Sie offenbar sehr nervös sind. Centovic schwieg und beugte seinen Kopf nieder. Erst nach 7 Minuten tat er den nächsten Zug. Und in diesem tödlichen Tempo schleppte sich die Partie fort. Centovic versteinte gleichsam immer mehr. Schließlich schaltete er immer das Maximum der vereinbarten Überlegungspause ein, ehe er sich zu einem Zug entschloss. Und von einem Intervall zum anderen wurde das Benehmen unseres Freundes sonderbarer. Es hatte den Anschein, als ob er an der Partie gar keinen Anteil mehr nehme, sondern mit etwas ganz anderem beschäftigt sei. Er ließ sein hitziges Auf- und Niederlaufen und blieb an seinem Platz regungslos sitzen. Mit einem stieren und fast irren Blick ins Leere vor sich starrend, murmelte er ununterbrochen unverständliche Worte vor sich hin. Entweder verlor er sich in endlosen Kombinationen oder er arbeitete, dies war mein innerster Verdacht, ganz andere Partien aus. Denn jedes Mal, wenn Centovic endlich gezogen hatte, musste man ihn aus seiner Geistesabwesenheit zurückmahnen. Dann brauchte er immer nur eine einzige Minute, um sich in der neuen Situation wieder zurechtzufinden. Und bei dem 19. Zug brach die Krise aus. Kaum, dass Centovic seine Figur bewegt, stieß Dr. B. plötzlich, ohne recht auf das Brett zu blicken, seinen Läufer 3 Felder vor und schrie derart, dass wir alle zusammenfuhren, »Schach! Schach dem König!« Wir blickten in der Erwartung eines besonderen Zuges sofort auf das Brett. Aber nach einer Minute geschah, was keiner von uns erwartet. Centovic hob ganz langsam den Kopf und blickte, was er bisher nie getan, in unserem Kreise von einem zum anderen. Bedauere, aber ich sehe kein Schach. Sieht vielleicht einer von den Herren ein Schach gegen meinen König? Wir blickten auf das Brett und dann beunruhigt zu Dr. B. Centovic Königsfeld war tatsächlich ein Kind, konnte das erkennen, durch einen Bauern gegen den Läufer völlig gedeckt, also kein Schach dem König möglich. Wir wurden unruhig, sollte unser Freund in seiner Hitzigkeit eine Figur daneben gestoßen haben, ein Feld zu weit oder zu nah. Durch unser Schweigen aufmerksam gemacht, starrte jetzt auch Dr. B. auf das Brett und begann heftig zu stammeln. Aber der König gehört doch auf F7. Es steht falsch, ganz falsch. Sie haben falsch gezogen. Alles steht ganz falsch auf diesem Brett. Der Bauer gehört doch auf G5 und nicht auf G4. Das ist doch eine ganz andere Partie. Das ist doch... Er stockte plötzlich. Ich hatte ihn heftig am Arm gepackt oder vielmehr ihn so hart in den Arm gekniffen, dass er selbst in seiner fiebrigen Verwirrtheit meinen Griff spüren musste. Er wandte sich um und starrte mich wie ein Traumwandler an. Was wollen Sie? Ich sagte nichts als Remember und fuhr ihm gleichzeitig mit dem Finger über die Narbe an seiner Hand. Er folgte unwillkürlich meiner Bewegung. Sein Auge starrte glasig auf den blutroten Strich. Dann begann er plötzlich zu zittern und ein Schauer lief über seinen ganzen Körper. Um Gottes Willen, flüsterte er mit blassen Lippen. Habe ich etwas Unsinniges gesagt oder getan? Bin ich am Ende wieder... Nein, flüsterte ich leise. Aber Sie müssen sofort die Partie abbrechen, es ist höchste Zeit. Erinnern Sie sich, was der Arzt Ihnen gesagt. Dr. B. stand mit einem Ruck auf. Ich bitte um Entschuldigung für meinen dummen Irrtum, sagte er mit seiner alten höflichen Stimme und verbeugte sich vor Centovic. Es ist natürlich purer Unsinn, was ich gesagt habe. Selbstverständlich bleibt es Ihre Partie. Dann wandte er sich zu uns. Auch die Herren muss ich um Entschuldigung bitten, aber ich hatte Sie gleich im Voraus gewarnt. Sie sollten nicht zu viel von mir erwarten. Verzeihen Sie die Blamage. Es war das letzte Mal, dass ich mich im Schach versucht habe. Er verbeugte sich und ging in der gleichen bescheidenen und geheimnisvollen Weise, mit der er zuerst erschienen. Nur ich wusste, warum dieser Mann nie mehr ein Schachbrett berühren würde. Indes die anderen ein wenig verwirrt zurückblieben, mit dem ungewissen Gefühl, mit knapper Not etwas Unbehaglichem und Gefährlichem entgangen zu sein. Damned Fool, knurrte McConnor in seiner Enttäuschung. Als letzter erhob sich Centovich von seinem Sessel und warf noch einen Blick auf die halb beendete Partie. Schade, sagte er großmütig. Der Angriff war gar nicht so übel disponiert. Für einen Dilettanten ist dieser Herr eigentlich ungewöhnlich begabt.